Die Ampel hat per Gesetz festgelegt, dass alle Bundesländer bis Ende 2032 im Schnitt 2% ihrer Landesfläche für Windkraft bereitstellen müssen. Das schafft bisher kaum ein Bundesland. Die Schätzungen, wie viel Landesfläche in Deutschland überhaupt für Windparks geeignet wäre, gehen auseinander. 3,6% sagt das Bundesamt für Naturschutz, 13% sagt das Umweltbundesamt. Dazwischen liegen natürlich Welten, aber klar ist, physikalisch gesehen ist genug Platz, um all die Windkraftanlagen aufzubauen, die wir benötigen. Trotzdem werden gegenwärtig nur auf ungefähr 2 von 10 geeigneten Flächen überhaupt Windräder gebaut. Denn dass eine geeignete Fläche gefunden ist, heißt noch nicht, dass dort gebaut werden darf. Zurzeit laufen bereits an diesem Punkt 8 von 10 Planungsverfahren für neue Windräder ins Leere, so die Schätzung der Firma Naturstrom. Wie kann das passieren? 1001 Hürde. Genehmigungsverfahren nach dem Bundesemissionsschutzgesetz. Nehmen wir an, eine geeignete Fläche ist gefunden und wurde von einem Projektierer erworben. Jetzt würde man denken, nun wird die Baugenehmigung beantragt und wenn sie da ist, kann es mit dem Aufbau losgehen. Möchte man meinen. Ist aber nicht so. Zum einen gibt es ganz kleine Windkraftanlagen, die nicht einmal eine Baugenehmigung brauchen. Wie hoch sie dafür maximal sein dürfen, regelt das Baurecht des jeweiligen Bundeslandes. Typischerweise gilt das für eine Gesamthöhe von bis zu 10 Metern. Doch diese Anlagen erzeugen verhältnismäßig wenig Strom und können daher nur einen kleinen Beitrag zur Energiewende leisten. Dann gibt es mittlere Windräder mit weniger als 50 Metern Höhe. Für sie reicht eine normale Baugenehmigung. Aber richtig viel Strom erzeugen erst die leistungsstarken Anlagen moderner Windparks mit über 50 Meter Höhe. Und die benötigen immer eine Anlagengenehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz. BIMSCHG. Ein Windrad wie in Gössersdorf ist beispielsweise knapp 200 Meter hoch. Gemessen wird vom Boden bis zur maximalen Höhe der Spitze des Rotorblatts. Derart hohe Bauwerke dürfen nur an bestimmten Stellen aufgestellt werden und es müssen sehr viele Bedingungen erfüllt sein. Die Genehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz wird von der örtlich zuständigen Emissionsschutzbehörde erteilt. Meist sind das die Kreisverwaltungen oder Bezirksregierungen. Bevor aber die Behörde so eine Genehmigung nach Bundesemissionsschutzgesetz erteilen kann, müssen sehr viele Fragen aus dem Emissionsschutzrecht und vielen anderen Rechtsgebieten geprüft werden. WindmüllerInnen brauchen zwar nur eine einzige Genehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz, die dann alle Rechtsgebiete abdeckt, die sogenannte Konzentrationswirkung der Anlagengenehmigung. Aber damit die zuständige Behörde diese eine alles entscheidende Anlagengenehmigung erteilen kann, muss sie viele andere Rechtsfragen klären oder von anderen Behörden klären lassen. Und das kann dauern. Hier eine kleine Auswahl an Fragen, die zu erörtern sind. Macht die Anlage zu viel Lärm? Wirft sie unerlaubt viel Schatten? Hält sie genug Abstand zur nächsten Wohnbebauung? Weitere zu begutachtende Aspekte sind Bodenerwärmung und Austrocknung im Bereich der Erdkabel, möglicher Eiswurf und Blitzschlag. Außerdem Avifaunistik, also der Einfluss auf das Flugverhalten von Vögeln und Fledermäusen, sowie der Artenschutz, also der Einfluss auf das Gedeihen von Flora und Fauna. Dazu kommen weitere Anforderungen, etwa aus dem Baurecht, Wasserrecht und Naturschutzrecht. Am Ende kann eine einheitliche Genehmigung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz erteilt werden, in der alle erforderlichen Zulassungsentscheidungen enthalten sind. Das ist sinnvoll und effektiv. Aber es führt auch dazu, dass solch ein Genehmigungsverfahren viele, viele Jahre dauern kann. Und dieses Schneckentempo reicht längst nicht aus, damit wir aus der Flaute kommen.